Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um eine Band, deren Geschichte mit zu den tragischsten überhaupt gehört, blickt man auf die letzten Jahrzehnte Rock- und Pop-Business zurück. Dass finanziell nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht, das ahnt man, das weiß man praktisch. Dass sich aber gleich zwei Musiker einer Gruppe das Leben nehmen, das ist doch mehr als bitter. Und dabei hatte alles so gut begonnen, bei Apple, dem Plattenlabel der Beatles. Also unser Thema bis 3 Uhr im Schatten der Beatles, die fatale Geschichte der englischen Band Badfinger. Im heutigen Soundcheck geht es um Badfinger, eine englische Band der späten 60er und frühen 70er Jahre. Wie das oft so ist, wenn es um Themen für diese zweistündige Sendung geht, man unterhält sich vorher mit Freunden darüber und dabei überwog doch die Skepsis, überhaupt zwei Stunden sinnvoll zu füllen. Und noch grundsätzlicher, sind die denn wichtig genug? War das nicht nur so eine belanglose Popband mit einigen kleineren Hits, wie eben zu Beginn etwa No Matter What? Immerhin aber eine Nummer 5 in England im Januar 71. Also Badfinger, lohnt sich das? Gibt das genug her? Ich denke ja, besonders an Tragik ist deren Geschichte kaum zu überbieten. Und was die Musik angeht, einer der Klassiker schlechthin unter den langsamen Schmuseballaden ist von Badfinger-Musikern geschrieben worden. Hier die bekannte frühe Hitversion, lange vor Mariah Carey, Jahre später. Nilsson, Without You. No, I can't forget this evening, or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows.

Zuerst das bekannteste Badfinger-Lied Without You. In der zweiten Stunde spiele ich auch noch die Originalversion von einem Badfinger-Album. Der amerikanische Sänger und Selbststückeschreiber Harry Nilsson hat es gehört und für seine Single dramatisch aufgepeppt und damit eine weltweite Nummer 1, zwei Jahrzehnte später wiederholt von Mariah Carey, auch eben mit diesem Without You. Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich irgendwo gelesen, Without You gehört seit Mitte der 70er Jahre bis heute immer zu den 10 meistgespielten Rockballaden im Radio, in welcher Version auch immer. Und das ist geschrieben von Pete Ham und Tom Evans. Das waren die beiden Hauptsongschreiber bei Badfinger. Von Evans dann anschließend nach Without You von Nilsson Believe Me. Ein bisschen klang das wie Oh Darling von den Beatles. Aber Badfinger war ja nicht der Anfang, wie das meistens so ist. Es gab Vorläuferbands, zunächst in der Schule, mehr so als Hobby, dann aber auch schon mit Ambitionen. Aus Swansea in Wales kamen die Ivies. 4 Jungs waren das, Pete Ham, Jahrgang 1947, Gitarre, Gesang, Ron Griffith am Bass, Gitarrist Dave Jenkins sowie Schlagzeuger Mike Gibbons. Die Ivies gehörten Mitte der 60er Jahre zu den populärsten Band in Südwales und spielten zum Beispiel auf Konzerten zusammen mit den Who, Yardbirds, Spencer Davis Group und anderen. 1967 verließ Jenkins die Band und wurde durch diesen eben den auch später Hauptsongschreiber bei Badfinger Tom Evans aus Liverpool ersetzt. Zunächst Gitarre bei den Ivies, später Bass bei Badfinger. Ein Jahr später waren die Ivies dann das erste sogenannte Signing, die erste Band auf dem neu gegründeten Apple-Label der Beatles. Und dies hier war die erste Ivy-Single, Maybe Tomorrow. Listen to a lonely sound. See the gray and sadness all. They're going to move as fast. seems that our house must go. They're going to go down the motorway. It isn't fair. Nobody cares. They're knocking down our home, ruining all we own. They're knocking down our home. Please help us. Don't let them take our home. She's cooked for 30 years, 10,000 meals she's cooked, but now her eyes are filled with tears. It isn't fair, nobody cares, they're knocking down. Patch, 'cause he'll be on the seventh floor. It isn't fair. Nobody cares. They're knocking down. Sagte es, die Ivies und später Badfinger hatten zwei Hauptstückeschreiber, Tom Evans und Pete Ham. Beide zusammen komponierten Without You. Die erste Ivy-Single Maybe Tomorrow war von Evans. Danach eben eine Demoaufnahme von Pete Ham alleine zu Hause, Knocking Down Our Home. Und was daraus auf dem Ivies-Album wurde, gleich jetzt hier hinterher. They're knocking down our home. Noch einmal die Ivies. Your heart is in your home, they say. Your home's where you belong. But someone stole my heart today. So listen to my song. I hear the news today, they're going to move us far away. Seems that our home must go, they're going to build a motorway. It isn't fair, nobody cares. They're knocking down. Where she's cooked for 30 years, 10,000 meals she's cooked, but now her eyes are filled with tears. It isn't fair. Nobody cares. They're knocking down our home, ruining all we own. They're knocking down our home. Please help us. Don't let them take our home. God's digging out the back, but won't be digging anymore. No flowers or cabbage patch, 'cause he'll be on the seventh floor. It isn't fair. Nobody cares. Die Ivies waren überhaupt nicht erfolgreich, kommerziell gesehen. Die Single, also Maybe Tomorrow, war ein kleiner Hit in Deutschland und Holland. Das Album erschien auch nur in Deutschland, Italien und Japan. In Großbritannien war es so gut wie gar nicht zu bekommen, nicht zuletzt durch einigermaßen chaotische Zustände innerhalb der Beatles-Plattenfirma Apple. Da fehlte einfach die professionelle Unterstützung für solch eine Newcomer-Band, wie die Ivies es waren. Aber es kam Hilfe, in Person von Paul McCartney. Der bot ihnen einen Song an für den geplanten Soundtrack zum Film The Magic Christian. Im Zuge dieses Neuanfangs nach dem Flop mit den Ivies beschlossen alle, einen neuen Namen zu suchen. Das heißt, die Musiker und auch die Leute von Apple, darunter Paul McCartney und auch John Lennon, der schlug zum Beispiel Pricks als neuen Namen vor. McCartneys Favorit war Home. Das Rennen machte dann aber Badfinger, gefunden vom Apple-Mitarbeiter Neil Aspinall. Der konnte sich daran erinnern, dass With a Little Help from My Friends ursprünglich bandintern Badfinger Boogie genannt wurde. Und das war die erste Single von Badfinger, geschrieben von Paul McCartney, Come and Get It. I don't need it at all. Come and Get It war ein guter Start für Badfinger. Paul McCartney hatte es geschrieben, produziert und arrangiert. Nummer 4 in Großbritannien, eine Nummer 7 in den USA. Badfinger war die erfolgreichste Band auf dem Apple-Label. Natürlich neben den Beatles selbst. Aber zu der Zeit, 1969-70, ging es mit den Beatles ja schon dem Ende entgegen, was die Gruppe anging. Die einzelnen Mitglieder verlegten sich zunehmend auf Solo-Aktivitäten. Und besonders in den Vereinigten Staaten schien Badfinger so etwas wie eine Nachfolgeband der Beatles zu sein. Das schafft sowohl eine Art Popularitätsbonus, gleichzeitig aber auch die ewige Messlatte, der ewige Vergleich und die ewigen Fragen in Badfinger-Interviews nach John, Paul, George und Ringo. Das stärkt auf Dauer natürlich nicht unbedingt das Selbstbewusstsein bzw. die eigene Identität. Ganz im Gegenteil. Inzwischen waren Badfinger jetzt auch in der endgültigen Besetzung. Nachdem der ursprüngliche Bassist Ron Griffith die Band aus familiären Gründen verlassen hatte, Tom Evans wechselte von der Gitarre zum Bass und als neuer Gitarrist wurde Joe Moyland engagiert. Joey Moyland. Auch der aus Liverpool, wie Evans, also die beiden, zweimal Liverpool, dazu zweimal Swansea. Pete Ham, Gitarre, gelegentlich Klavier, und Mike Gibbons Schlagzeug. Das war jetzt für die nächsten Jahre die Badfinger-Besetzung. Und was für alle Alben und auch ein Markenzeichen war, das war der Wechsel zwischen melodiösen, eher langsamen oder Mittempo-Stücken, wie eben zum Beispiel Take It All, und rockigen Sachen, wie hier gleich Rock of All Ages. Die Musiker wollten das so, mochten das, aber es erleichterte auch nicht unbedingt das Bild, das sich die Leute von Badfinger machten. Taking all my money, but I don't. Ooh, yeah. Zwei Stücke, beide noch aus Ivys Zeiten. Zunächst Rock of All Ages, veröffentlicht auf dem Magic Christian Album, also nach der Umbesetzung in Badfinger. Davor aber, und das lief wirklich unter Ivys, And Her Daddy's a Millionaire. Und das war Ende 1968 die B-Seite der in Großbritannien gefloppten Single Maybe Tomorrow. Mit Badfinger waren sie Anfang der 70er Jahre voll im Beatles- bzw. Ex-Beatles-Umfeld. Paul McCartney produzierte Come and Get It, George Harrison produzierte auch, und zwar die Hälfte ihres Albums Straight Up. Beim Konzert vor Bangladesch in New York spielten sie in der Backing Band mit, vorher schon auf Harrisons Soloalbum All Things Must Pass, ebenso auf einigen Stücken von John Lennons Imagine-Album. Also man sollte meinen, alles liefe prima. Zu den nicht so schönen Seiten dann aber mehr in der zweiten Stunde. Hier erstmal weiter mit Money, direkt übergehend in Flying. Stole my lady. Im Soundcheck geht es heute um Badfinger. Die vier kamen aus Swansea, Wales und Liverpool, waren auf dem Apple-Label der Beatles und klangen manchmal auch ein bisschen wie diese. Eben zum Beispiel auf zwei Stücken aus dem Straight-Up-Album von 1971 und vom selben Album jetzt auch wieder so eine typische Badfinger-Ballade, The Name of the Game. Solche Badfinger-Stücke sind fast immer von Pete Ham komponiert, The Name of the Game. Und auch bis zum Ende der ersten Stunde noch einmal ein Pete Ham-Lied. Dennis vom Album Wish You Were Here von 1974. Da waren Badfinger schon nicht mehr bei Apple. Auch dazu mehr nach den Nachrichten, wenn es mit unserem Badfinger-Soundcheck weitergeht. Deeper waters flowed recently, it's your trying to cover your head. To frighten you, trying to fight with you, really getting you scared. But don't you worry, you love of mine, pretty soon it will all be fine. And I'm climbing all the time, trying to find a way through. Falling down again, on the ground again, wondering what you can do. But don't you worry, you love of us. They look like weeds, but they're really flowers. And they'll soon be gone. And though we tend to scold you now, I couldn't stop.